Die guten alten Zeiten. In der Steinzeit hatten Jäger und Sammler, die ihr Gebiet wie ihre Westentasche kannten, oft ein gutes Leben. Und das, obwohl sie sehr viel weniger arbeiteten als viele Leute heutzutage. Schauen wir uns mal den ganz normalen Arbeitstag einer Büroangestellten an. Gegen 8 Uhr früh verlässt sie das Haus und fährt in einem überfüllten Bus durch abgasverpestete Straßen zu ihrem Büro. Dort sitzt sie 8-9 Stunden lang am Computer, bevor sie wieder in den Bus steigt und um 7 Uhr abends zu Hause ist. Jetzt muss sie wahrscheinlich noch Essen für ihre Kinder kochen, Geschirr spülen, die Wäsche machen, den Boden wischen und Rechnungen bezahlen. Ganz anders vor 20.000 Jahren. Da verließ eine Sammlerin ihre Siedlung vielleicht um 8 Uhr morgens im Kreis ihrer Freundinnen. Gemeinsam streiften sie durch Wälder und Wiesen, sammelten Beeren, pflückten Früchte, gruben Wurzeln aus und fingen Fische. Okay, manchmal mussten sie auch Hals über Kopf vor einem wilden Tier flüchten. Gegen Mittag waren sie zurück in der Siedlung und bereiteten eine leckere Mahlzeit zu. Und das war's. Feierabend. Das war der komplette Arbeitstag. Eine gute Sammlerin konnte tatsächlich in 3 bis 4 Stunden genug Nahrung für sich und ihre Familie finden. Angenehmerweise gab es nach dem Essen kein Geschirr zu spülen, keine Wäsche zu waschen, keinen Boden zu wischen und keine Rechnungen zu bezahlen. So blieb jede Menge Zeit zum Plaudern, zum Geschichtenerzählen, zum Spielen mit den Kindern oder für Freunde. Natürlich wurde hin und wieder mal jemand von einem Tiger gefressen oder von einer Schlange gebissen, aber dafür blieb man von Autounfällen und Luftverschmutzung verschont. Die Jäger und Sammler der Steinzeit hatten oft frischere, vielseitigere Kost als so mancher heutige Büroangestellte. Deshalb litten sie auch seltener unter Krankheiten. Untersuchungen ihrer Skelette haben gezeigt, dass Jäger und Sammler sehr fit und gesund gewesen sein müssen. An einem Tag gab's Beeren und Pilze zum Frühstück, Früchte, Schnecken und eine Schildkröte zum Mittag und gegrilltes Kaninchen mit Wildzwiebeln am Abend. Am nächsten Tag aßen sie Fisch zum Frühstück, Eier und einen Haufen Nüsse zum Mittag und einen Riesenberg Feigen am Abend. In diesem bunten Mix steckten alle Vitamine und Mineralien, die sie brauchten. Wenn in den Nüssen irgendein wichtiges Vitamin fehlte, dann enthielten es vielleicht die Pilze oder die Schnecken. Weil die Jäger und Sammler einen so abwechslungsreichen Speiseplan hatten, hungerten sie auch seltener. Als die Menschen später mit dem Ackerbau anfingen, änderte sich das. Bauern bauen nämlich meist nur eine einzige Pflanzenart an, die, die auf ihrem Feld am besten wächst. Hast du dir mal ein Weizen- oder Reisfeld oder einen Kartoffelacker angeschaut? Genau. Nichts als Weizen und nochmals Weizen, Reis bis zum Horizont und Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln.